das Dach ist nicht ganz dicht, aber endlich leben sie zusammen. Auf dem Tisch verbreiten Kerzen warmes Licht, auf dem Ofen kocht Tee in zwei Kannen. Ein wackeliges Bett, ein Schrank und ein Tisch, das war im Preis inbegriffen. Es stinkt zwar zur Zeit noch ganz scheußlich nach Fisch, aber das vergeht beim ersten Kiffen. Ein eigenes Zimmer, ihr Traum wurde wahr. Der milchige Schimmer wurde wunderbar klar. Sie leben zusammen nach fast endloser Zeit. Sie leben zusammen, sie sind nur zu zweit. Die erste Zeit war einfach schön, immer zu zweit erwachen. Um 12 begann man aufzustehen, um etwas Tee zu machen. Sie tranken ihn aus einem Krug und war jetzt eins für immer. Liebe war doch nicht klug und trug, Liebe wärmte dieses Zimmer. Doch plötzlich starb das Paradies, weil Geld ganz einfach fehlte. Man hatte eben keinen Pries und der Hunger quälte. Auch die anderen Mieter in dem Haus wollten die beiden Linken. Schmeißt endlich diese Hippies raus, die nehmen Rauschgift und stinken. Der Strom war lang schon abgestellt, man griff wieder zu Kerzen. Doch auch zur Miete braucht man Geld und langsam hieß der Hunger Schmerzen. Ein eigenes Zimmer, ihr Traum wurde wahr. Der milchige Schimmer wurde wunderbar klar. Sie leben zusammen nach fast endloser Zeit. Sie leben zusammen, sie sind nun zu zweit. Ja, er ist Maler und natürlich ein Genie, und er will nicht in den Arbeitstrott. Zärtlich, freundlich, liebevoll war sie, jetzt ist sie mürrisch und kaputt. Heute Morgen trennten sie sich und der Himmel war so richtig trübe. Ich geh nach München, sagte er ihr, und sie lächelte und dachte an die Liebe. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mach, und ihre Augen wurden feucht. Der letzte Kuss schmeckte so flach, ja doch, es war so leicht.